USA Today ist mit täglich 30 Millionen Lesern nicht nur Amerikas erfolgreichste Zeitung, sondern sie gilt auch als objektiv und unparteiisch. Umso bemerkenswerter, dass die Chefredaktion zum ersten Mal seit Gründung der Zeitung eine Wahlempfehlung abgibt. Man sei einstimmig der Überzeugung, dass Donald Trump für das Amt des Präsidenten ungeeignet sei. Weder charakterlich noch intellektuell sei er fähig für den Job im Weißen Haus. Außerdem verstoße Trump gegen fundamentale Überzeugungen aller US-Präsidenten seit dem Zweiten Weltkrieg, wie zum Beispiel die unerschütterliche Unterstützung der NATO-Verbündeten und eine standhafte Opposition gegen russische Aggression. Trump bewundere autoritäre Führer und habe wenig Respekt für den Schutz der Verfassung. Außerdem sei er von Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit geprägt. Die Wahlempfehlung gegen Trump sei jedoch keine Empfehlung für Clinton. Hier sei die Chefredaktion gespalten. Während einige Clinton für eine fähige Präsidentin hielten, hätten andere ernste Bedenken wegen ihrer mangelnden Transparenz. Wie immer sie letztlich entscheiden, so das Fazit der USA Today, widerstehen sie dem Sirenengesang eines gefährlichen Demagogen. Wählen sie auf jeden Fall, aber nicht Donald Trump.